Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 276, an Goethe, Jena, den 7. Februar 1797. Sie haben mir in diesen letzten Botentagen einen solchen Reichtum von Sachen zugeschickt, daß ich mit dem Besichtigen noch gar nicht habe fertig werden können, besonders da mir von der einen Seite ein Garten, den ich im Handel habe, und von der andern eine Liebesszene in meinem zweiten Akt den Kopf nach sehr verschiedenen Richtungen bewegen. Indessen habe ich mich gleich an das malermüllerische Skriptum gemacht, welches, zwar in einer schwerfälligen und herben Sprache, sehr viel Vortreffliches enthält und nach den gehörigen Abänderungen im Stil einen vorzüglich guten Beitrag zu den Horen abgeben wird. In dem neuen Stück Cellini habe ich mich über den Guss des Perseus recht von Herzen erlustigt. Die Belagerung von Troja oder von Mantua kann keine größere Begebenheit sein und nicht pathetischer erzählt werden als diese Geschichte. Über das Epos, welches Sie mir mitgeteilt, werde ich Ihnen mehr sagen können, wenn Sie kommen. Was ich bis jetzt darin gelesen, bestätigt mir sehr Ihr Urteil. Es ist das Produkt einer lebhaften und vielbeweglichen Fantasie, aber diese Beweglichkeit geht auch so sehr bis zur Unart, dass schlechterdings alles schwimmt und davonfließt, ohne dass man etwas von bleibender Gestalt darin fassen könnte. Bei diesem durchaus herrschenden Charakter der bloßen gefälligen Mannigfaltigkeit und des anmutigen Spiels würde ich auf einen weiblichen Verfasser gefallen sein, wenn es mir zufällig in die Hände geraten wäre. Es ist reich an Stoff und scheint doch äußerst wenig Gehalt zu haben. Nun glaube ich aber, dass das, was ich Gehalt nenne, allein der Form fähig werden kann. Was ich hier Stoff nenne, scheint mir schwer oder niemals damit verträglich zu sein. Ohne Zweifel haben Sie jetzt auch die Wielandische Oration gegen die Xenien gelesen. Was sagen Sie dazu? Es fehlt nichts, als dass Sie im Reichsanzeiger stünde. Von meiner Arbeit und Stimmung dazu kann ich jetzt gerade wenig sagen, da ich in der Krise bin und mein bestes, feinstes Wesen zusammennehme, um sie gut zu überstehen. Insofern ist mir's lieb, dass die Ursache, die sie abhält, hierher zu kommen, gerade diesen Monat trifft, wo ich mich am meisten nötig habe zu isolieren. Soll ich Ihre Elegie nun etwa zum Druck abschicken, da sie am Anfange Aprils ins Publikum kommt? Zu dem Märchen wünsche ich bald eine recht günstige Stimmung. Leben Sie recht wohl. Wir freuen uns, Sie auf den Sonntag zu sehen. SCH